uns das Glück. Jede Stunde sprang tausendmal zurück. Wollt mit jedem Wort einen Schwur empfangen, wolltet, dass kein Augenblick ungeküsst vergangen. Uns das Glück.